Telekom Fernsprecher Sonnenallee 103 Ecke Wildenbruchstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Apotheke in türkischer und arabischer Sprache. Ansonsten außer einem Speiseeislöffel und einem Herz für Antifaschismus Aufkleber keine besonderen Vorkommnisse.